In einem anderen klassischen Experiment lud der türkisch-amerikanische Psychologe Muzaffer Sherif im Jahr 1954 Jungen im Alter von 12 Jahren zu einem Ausflug in ein Ferienlager nach Oklahoma ein. Auch diese Teilnehmer kannten sich vorher nicht. Sherif teilte die Jungen in 2 Gruppen ein, die nichts voneinander wussten, und platzierte sie an 2 entfernten Orten im Park. Schnell bildeten die Jungen eine Gruppenidentität aus, mit einem Anführer, Gruppenregeln und Lieblingsliedern. Eine Schar nannte sich die Adler, die andere die Klapperschlangen. Am 6. Tag des Aufenthalts ließ Sherif beide Gruppen die Umgebung erkunden, sodass sie unweigerlich aufeinander trafen. Doch anstatt sich mit der anderen Schar anzufreunden und eine große Gemeinschaft zu bilden, wollten sie sich sofort in einem Wettkampf messen. Nach ein paar Tagen reichte Sport nicht mehr aus. Die Adler und die Klapperschlangen hatten inzwischen Kriegsflaggen entworfen, Angriffe auf die Zelte und Fahnen der anderen gestartet und Waffen gebaut, um für einen Kampf gerüstet zu sein. Das Experiment erinnert an William Goldings »Herr der Fliegen«, der zufällig ebenfalls im Jahr 1954 herauskam. Der Roman erzählt davon, wie britische Jungen auf einer Insel stranden und sich selbst versorgen müssen. Auch in dieser Geschichte bilden sich nach einiger Zeit 2 Lager, die sich mit Kriegsfarben bemalen und erbittert bekämpfen. Für das Buch erhielt Golding später den Literaturnobelpreis. Als Versuchsleiter ließ Sherif der Natur übrigens nicht ihren freien Lauf, sondern griff rechtzeitig ein, bevor sich Adler und Klapperschlangen gegenseitig verletzen konnten. Sein Experiment deutet darauf hin, dass die Neigung zum Stammesverhalten angeboren ist, wobei die Gruppenbildung offenbar von zufälligen Faktoren abhängt. Viele Studien legen nahe, dass Männer, besonders die Jungen, deutlich empfänglicher für kämpferische Gruppenbildung sind als Frauen. In zivilisierten Kulturen zeigt sich das noch heute im männlichen Konkurrenzdenken, im sportlichen Wettkampf und im Drang, sich überall zu vergleichen, wer der Schnellste, Stärkste, Schlaueste oder Lustigste ist. Um zu verstehen, warum all das einmal eine gute Anpassung an eine raue Umwelt dargestellt hat, muss man zunächst einmal schauen, wie das Leben in vorzivilisatorischen Zeiten ausgesehen hat, als unsere Vorfahren noch mit Lendenschurz dem Mammut hinterhergelaufen sind.